Fiat Punto MyLife sind die beliebtesten Ausstattungen schon drin. Für nur 9.990 Euro. Überzeugen Sie sich am 19.03. beim Familienfest Ihres teilnehmenden Fiat-Partners. Kulthit und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Es ist 10 Uhr. Welle Niederrhein, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Britta Grusenbaum, guten Tag. Das Wetter bewölkt bis 11 Grad. Schweigeminute in Nordrhein-Westfalen für die Menschen in Japan. Westerwelle skeptisch bei Flugverbot über Libyen. Mit einer Schweigeminute haben viele Menschen in Nordrhein-Westfalen den Opfern der Katastrophe in Japan ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die Landesregierung hatte die Mitarbeiter in Behörden und Schulen aufgefordert, dieses Zeichen der Verbundenheit zu setzen. Am Unglücksreaktor in Fukushima geht der Kampf gegen die drohende Kernschmelze weiter. Wasserwerfer haben offenbar die Brennstäbe im Reaktor 3 getroffen. Der AKW-Betreiber TEPCO hofft, die Reaktoren 1 und 2 am Samstag mit der wiederhergestellten Stromverbindung versorgen zu können. Am havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 seien seit dem Erdbeben vor einer Woche die Kühlsysteme dreier Reaktoren defekt. Der Strom wird für die Kühlung benötigt, da sonst eine komplette Kernschmelze droht. Über den Zustand der Technik in den teilweise völlig zerstörten Reaktorhallen gab es keine genauen Angaben. Die deutsche Botschaft hat angesichts der unsicheren Lage allen Bundesbürgern empfohlen, sich sicherheitshalber abzusetzen. Die meisten sind schon weg. Lasse Gleisen, Japan. Deutschland wird sich nicht an einem Krieg in Libyen beteiligen. Das hat Außenminister Westerwelle in Berlin klargestellt. In der Nacht hatte der Weltsicherheitsrat ein Flugverbot über Libyen verhängt und damit den Weg für ein militärisches Eingreifen freigemacht. Deutschland hatte sich der Stimme enthalten. Schärfere Sanktionen gegen den libyschen Machthaber Gaddafi seien allerdings sinnvoll, sagte Westerwelle. Der Druck auf das Regime des Diktators muss erhöht werden. Über dieses Ziel kann es keinen Zweifel geben. Die internationale Gemeinschaft ist sich einig, dass dieser Diktator seinen Bürgerkrieg, seinen Krieg gegen das eigene Volk beenden muss und dass er nicht länger für das libysche Volk sprechen kann. Die Vereinten Nationen haben den Einsatz von Bodentruppen in Libyen allerdings ausgeschlossen. Und jetzt weitere Nachrichten mit Danny Hoppe. Nach Informationen der ARD sollen die Sicherheitsstandards für die 17 deutschen Atomkraftwerke drastisch verschärft werden. Aus dem Umweltministerium heißt es allerdings, darüber gäbe es noch keine Vereinbarung. Die Gespräche hätten gerade erst begonnen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fällt heute ein Urteil über Kreuze in Klassenzimmern in Italien. Eine italienische Mutter hatte dagegen geklagt und in einem ersten Verfahren Recht bekommen. Das Urteil könnte auch Folgen für Bayern haben. Felix Magath ist neuer Trainer und Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg. Das hat der Verein vorhin offiziell bestätigt. Schon am Nachmittag soll Magath das erste Training leiten. Gleichzeitig trennt sich der VfL offenbar vom bisherigen Manager und Geschäftsführer Dieter Hoeneß. Börse aktuell. Japans Börse hat sich leicht erholt. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte legte etwas zu und notierte bei 9.120 Punkten. Positiv reagierten die Börsianer auf die Nachricht, dass die G7-Finanzminister und Notenbankpräsidenten gegen die Aufwertung des Yen vorgehen wollten. Auch der DAX liegt leicht im Plus. Zum Börsenauftakt stieg der deutsche Leitindex um 0,8% auf 6.710 Punkte. Der Tech-DAX gewann gut 1% dazu und kletterte auf 882 Punkte. Und das waren die Nachrichten mit Britta Krusenbaum. Das Wetter. Hier ist Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Wie wird's denn zum Wochenende hin? Immer sonniger. Morgen gibt's erstmal noch ein paar Wolken, aber kaum Regen. Es lockert immer mehr auf und der Sonntag bringt oft Sonnenschein. Allerdings werden die Nächte kalt mit leichtem Frost. Die Tageshöchstwerte sind wie heute 6 bis 11 Grad. Und heute ist die Regenwahrscheinlichkeit mit vielen Wolken noch 40%. NRW Verkehr. Vorsicht, A44, Düsseldorf-Mönchengladbach. In Höhe der Ausfahrt Osterrad steht ein kaputtes Auto. Das hier sind die Staus. A4 Olpe-Aachen zwischen Köln-Klettenberg und Kreuz Köln-West 2 Kilometer. A4 Olpe-Köln zwischen Engelskirchen und Overath 10 Kilometer nach einem Unfall. A4 Köln-Olpe zwischen Bielstein und Gummersbach 3 Kilometer. A40 Dortmund-Essen zwischen Bochum-Stadion und Bochum-Zentrum 2 Kilometer. A45 Hagen-Gießen zwischen Lüdenscheid-Süd und Meinerzhagen 1 Kilometer und in der Gegenrichtung A45 Gießen-Hagen zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid-Süd 6 Kilometer. Welle Niederrhein am Vormittag. Monique Fanz Reindl und Toni Kaufmann. Schönen guten Tag. Wir starten gleich nicht nur verrockt in diese Stunde, sondern fast schon verhardrockt. Gleich gibt's eins der bekanntesten Gitarrenriffs, Metallica und Enter Sandman. Und in dieser Viertelstunde am Freitagvormittag hören wir noch Pink. Es ist sehr, sehr gut, dass wir sie gerade nicht sehen, denn Pink hat vorher eine neue Frisur und sie sagt selbst, die Frau, die meine Haare gemacht hat, hat sie geschlachtet. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich hasse diese Frisur. Es ist übrigens ein schöner Protschnitt in Silber. Sieht super aus. Würde dir auch super stehen. Mm-hmm. Kult Hits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Woke up in London yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone. New names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Day turns to night. Night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh. Of you now, 'cause hopelessly don't. this to complain about. Der verrückte Merz. Metallica, Enter Sandman. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. Der beste Mix. Metallica Kultrock am Freitagvormittag bei Toni und Monique, 13 nach 10. Seit einer Woche blickt die Welt auf Japan, völlig zu Recht. Allerdings, währenddessen hat in Libyen die Zeit auch nicht wirklich stillgestanden. Ja, Diktator Gaddafi hat Stück für Stück sein Land von den Rebellen zurückerobert. Und wochenlang wurde ja über ein Flugverbot diskutiert. Und zur Überraschung vieler hat der UNO-Sicherheitsrat in der Nacht nun tatsächlich so ein Verbot beschlossen. Timo Schnitzer aus dem Vormittagsteam, was bedeutet diese Entscheidung? Ja, mit dem Flugverbot soll verhindert werden, dass Gaddafi weiter seine Luftwaffe gegen die Rebellen und die Zivilbevölkerung einsetzt. Das ist eine erstaunlich weitreichende Resolution, die die UNO da verabschiedet hat. Demnach gibt es nämlich nicht nur das Flugverbot. Erlaubt ist militärisch fast alles, und das ist ziemlich ungewöhnlich für die UNO, bis auf den Einsatz von Bodentruppen, der ist ausgeschlossen. Was problematisch war in der Vergangenheit, ist ja die Tatsache, dass wenn man ein Flugverbot verhängt, dann muss man auch dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Und das geht eben nur mit militärischen Mitteln. Deutschland hält sich da raus. In der Abstimmung haben wir uns enthalten und auch bei wahrscheinlichen Luftschlägen sind wir nicht dabei. Warum? Das hat Außenminister Guido Westerwelle vorhin erklärt. Deutschland nimmt weltweit, auch mit Soldaten, sehr viel internationale Verantwortung wahr. Und deswegen finden wir auch Respekt für unsere Haltung, dass wir uns mit deutschen Soldaten in einem Militäreinsatz in Libyen nicht beteiligen werden. Wer soll das jetzt richten? Heißt, wer soll dafür sorgen, dass das Flugverbot tatsächlich durchgesetzt wird? Da zeichnet sich schon eine Allianz aus Frankreich, Großbritannien und den USA ab. Vor allem auch das Emirat Katar will sich beteiligen. Das werden sicher noch weitere Länder hinzukommen. Innerhalb von Stunden sei Frankreich einsatzbereit und die Briten könnten sofort starten, heißt es. Der NATO-Rat berät jetzt dann gleich in etwa 15 Minuten in Brüssel. Da geht das los, was jetzt zu tun ist, und wird die Vorbereitungen treffen, um Gaddafis Luftwaffe auszuschalten. Die besondere Herausforderung besteht natürlich darin, durch so einen Einsatz ein Blutbad an der Zivilbevölkerung zu verhindern, ohne dass die Allianz sich direkt auf eine Seite schlägt und in dem Konflikt am Ende als Kriegspartei dasteht. Gaddafi selbst gibt sich unbeeindruckt, droht der Welt mit der Hölle. Sein Sohn sagt, Libyen habe keine Angst. Etwas gemäßigter war da der stellvertretende Außenminister, der immerhin von der Möglichkeit einer Waffenruhe sprach. Die UNO hat in der Nacht den Weg freigemacht für ein Flugverbot in Libyen, um die Zivilisten vor Gaddafis Kriegsflugzeugen zu schützen. In Benghazi wurde diese Entscheidung begeistert gefeiert. Informationen dazu von Timo Schnitzer. Vielen Dank. Welle Niederrhein. 100% informiert. Yeah! Kulthits und das Beste von heute. Neu. Ganz neu. Pink. Perfekt. Der beste Mix. Beste Mix. Beste Mix. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place Hatred, such a tired game.

19. März? Check! Nicht vergessen! Kommen auch Sie am 19. März zum Fiat Familienfest und überzeugen Sie sich von den attraktiven Fiat MyLife Modellen. Bei Ihrem Fiat-Partner Autozentrum Preckel. Fiat für Krefeld, Virchow-Straße. Den Hit vor Halb gibt's auch ganz! Und zwar in Ihrem Saturn Krefeld im Europaeck. 50 Jahre Saturn! Well, the sky broke in two. I found you dancing alone. And the room filled up with you and a song we both know. That's when you caught me with your eyes. We're sending shivers down my spine. And then you whispered in my ear. You said, I can feel it too. And then you pulled. Science and history. Well, nothing's ever stuck with me. But now I'm locked onto you, and I'm holding on. got you where I want you. Closer, I can tell you anything. Es ist 10:30. Welle Niederrhein, Nachrichten. Der Niederrhein, Deutschland und die Welt. Mit Moritz Lapp, guten Tag. Das Wetter bewölkt bei aktuell 6 Grad. Die erneuten Kühlversuche am Reaktor 3 des Unglückskraftwerks Fukushima sind offenbar erfolgreich. Regierungssprecher Edano sagte, die Wasserwerfer hätten ihr Ziel getroffen, die Hoffnung, eine drohende Kernschmelze abzuwenden, steige. Nach der Entscheidung über ein Flugverbot in Libyen muss Diktator Gaddafi wohl schon heute mit Luftangriffen der internationalen Gemeinschaft rechnen. Die USA und Frankreich drohen mit raschen Luftangriffen. Und jetzt das Wichtigste vom Niederrhein. Der Viersener Konzern Maas bleibt trotz unerlaubter Preisabsprachen straffrei. Andere Lebensmittelhersteller müssen hohe Geldbußen zahlen. Vertreter der großen Produzenten Dr. Oetker, Kraft, Unilever und eben auch Maas sollen sich jahrelang zu Gesprächskreisen getroffen haben, um Preiserhöhungen in der Branche abzustimmen. Weil der entscheidende Tipp an das Bundeskartellamt aber von Maas kam, profitiert das Viersener Unternehmen von einer Kronzeugenregelung und bleibt deshalb straffrei. Die Konkurrenten müssen zusammen aber rund 38 Millionen Euro an Geldbußen zahlen. Die Krefelder Mediothek zieht eine gemischte Bilanz für das Jahr 2010. Zwar seien die Ausleih- und Besucherzahlen weiter gestiegen, durch die schlechte Haushaltslage der Stadt musste aber auch stark gespart werden. Gebühren wurden erhöht, Neuanschaffungen waren aber kaum möglich. Mediotheksleiter Helmut Schröers will deshalb 2011 zumindest das Angebot im Internet erweitern. Wir wollen das Angebot der Digithek ausbauen. Das heißt also, dass man Medien online herunterladen kann auf den eigenen PC. Denn wir glauben, dass das ein Trend der Zukunft ist. Und wenn wir uns aus der Fläche zurückziehen müssen, dann ist das die Alternative, dass man von zu Hause aus bequem über den eigenen PC an Bücher, an Medien herankommt. Mittlerweile haben 17.000 Krefelder einen Benutzerausweis. In der alten Stadtbücherei waren es noch 13.000. An der Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Japan haben sich auch die Städte und Gemeinden am Niederrhein beteiligt. In Krefeld und im Kreis Viersen waren alle Verwaltungsmitarbeiter aufgefordert, so ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen. Das Land NRW hat zu der Schweigeminute aufgerufen. Und das waren die Nachrichten für den Niederrhein mit Moritz Lapp. Jetzt der beste Wetterservice bei Welle Niederrhein. Auch der letzte Wochentag wird grau und diesig, aber auch heute bleibt es erst einmal trocken bei uns. Erst am späten Nachmittag kann es leicht nieseln. Warm wird's heute dafür aber nicht. Maximal 8 Grad werden's heute. Aktuell sind es 6 Grad in Linn und in Tönesforst. Auch am Abend begleiten uns Wolken und Nieselregen. Erst in der Nacht lockern die Wolken wieder auf. Dadurch sinken die Temperaturen deutlich ab. Der schnellste Verkehrsservice für den Niederrhein. Geblitzt wird in Krefeld auf der Heideckstraße in beide Richtungen. Danke Ali. Und in Krefeld auf der Glockenspitz, stadtauswärts, danke Lydia. In Viersen dann noch auf der Freiheitsstraße, stadtauswärts, danke Werner. Wenn Sie vielleicht auch irgendwo im Stau stecken oder einen Blitzer entdeckt haben, eben durchklingeln und Bescheid geben. Die Welle Niederrhein Service Hotline ist die 02151 50 602. Alle Blitzer finden Sie auch auf unserer Internetseite welleniederrhein.de. Just Bist du verrückt geworden? Da-da-dam. Nee, verrockt. Der verrockte März. Mehr Rock. Viel mehr Rock. Den ganzen März noch mehr Rock. Der verrockte März. Nur bei uns. Mehr Rock hab ich auch nicht. Kulthits und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix. Agnes und die lustigen Buggles waren das im besten Mix gerade. Rockkult kommt nachher noch von Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Das Beste von heute importieren Toni und ich gleich aus Skandinavien mit Marit Larsen. Ja, vorher müssen wir aber dringend noch die Tischchen hochklappen, uns anschnallen und den Bügel über den Kopf ziehen, denn die nächste Fahrt geht rückwärts. Der Bundeskaiser. Ja, sicherlich. Eine Liga für sich. So, Herrschaften, jetzt einsteigen, dabei sein, Spaß haben, das Trainerkarussell dreht sich. Ja, und der Einzige, der mal wieder kein Ticket hat, das ist der Lothar Matthäus. Ja, bei allen anderen geht ja was. Ja, der Felix Magath, ja, der hat ja jetzt 2 Tage nach seinem Rauswurf auf Schalke, hat der schon einen neuen Trainerjob. Ja, da soll noch mal einer sagen, die bei der Arbeitsagentur geben sich keine Mühe. Eigentlich hat er sich ja schon darauf eingestellt, ja, die nächsten Monate schön nachmittags auf der Couch zu liegen und Brit und mitten im Leben zu gucken. Ja, ja, aber daraus wird nichts. Ja. Heute geht er schon nach 2 Jahren als Trainer nach Wolfsburg zurück. Ja, und ganz Wolfsburg freut sich. Und nur die Spieler nicht. Ja, weil die können ja heute noch nicht wieder richtig laufen, weil sie immer noch Muskelkater von vor 2 Jahren haben. Ja, aber jetzt ist er zurück. Der Schleifer, der Macanator. Ja, VW bringt jetzt sogar ein Sondermodell raus. Ja, den Golf Quelix. Ja, ohne Motor. Ja, der wird von den Spielern gezogen. Ja, ich frage mich nur, was macht jetzt eigentlich der Litbarski, der Litti? Weil gut, der könnte ja nach Freiburg gehen. Wenn der Robin Dutt wirklich nach Leverkusen kommt. Dazu muss aber erstmal der Heinkes nach Bayern und die steht noch gar nicht so fest, weil ja auch der Louis van Gaal in Bayern theoretisch noch auf Wiedereinstellung klagen kann. Ja, Herrschaftszeiten, das ist ja komplizierter als dem Berlusconi sein Bunga-Bunga-Kalender. Ja, am besten sollen sie alle Trainer der Liga lose ziehen lassen und dann schauen wir mal, wer wohin kommt. Ja, am Ende kriegt da sogar der Udo Lottek noch einen Trainerjob. Ja, irgendwo bei der Thekenmannschaft von der Kioskauswahl Essen-Krei. Ja, so, Freunde, geht's raus und lasst mir mal Ruhe. Welle Niederrhein, 100% Comedy. I could try it with a waltz. I could try rock and roll. I could try it with a blues. If a song would do, I could sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is. If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have you back again. Yeah, here it is, here it goes. I could try it, rock and roll. Change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio. Verrückte März. Verrückte März. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. Yes. 5 Minuten 33 verrockter März. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ah, das toppen wir noch in der nächsten Stunde. 7 Minuten 37. Kulthit von Led Zeppelin. And she's buying the Stairway to Heaven. Dazu gibt's in der nächsten Stunde auch noch die Rolling Stones. Finde ich gut und wir bleiben auch noch ein bisschen Toni Kaufmann und Monique Konzkein. Musst du schon weg? Ja, ich habe einen Töpferkurs, den kann ich aber verschieben. Ich bleib da nächste Stunde noch da, wenn du magst. Gerne. Gut. Bürger. Hallo, Herr Black jetzt. I need a dollar. Schönen Vormittag. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old, but his name's just whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddy, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Bei Häusels. Hanna, Überraschung. Hä? Wo denn? Na hier, Energiesparfenster. Oh. Wärmeschutzkoeffizient 0,6. Heute LBS Bausparen, morgen Energiesparen. Einfach modernisieren und finanzieren. Mehr Infos bei Ihrer LBS oder Sparkasse. Wir geben Ihre Zukunft ein Zuhause. 50 Jahre Honda Deutschland, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Okay, wir sparen uns das Singen und zum Dank für 50 Jahre Vertrauen sparen Sie mit unseren Jubiläumsangeboten bis zu 5.400 Euro. Fragen Sie auch nach unseren günstigen Jubiläumsfinanzierungen. Jetzt bei allen teilnehmenden Händlern. Honda, the power of dreams. Na, klingt doch sparsam. Ob neue Energiesparfenster oder moderne Heizung, finanzieren Sie mit dem LBS Bauspardarlehenszins von nur 1,75% bei einem effektiven Jahreszins von 2,32%. Wir geben Ihre Zukunft ein Zuhause. Schnell, schnell, einsteigen. Wir müssen Urlaub buchen. Wieso die Eile? Na, weil dann die Kinder kostenlos mitkommen. Wo gibt's denn sowas? Schatz, ohne meinen Altours sage ich nichts. Tja, Altours macht den Urlaub. Schnell buchen. 1000 Kinder reisen kostenlos. Die anderen fast umsonst. Altours, alles aber günstig. Entschuldigung, das ist doch hier Lerchengasse 13 in Frankfurt, oder? Ja, Lerchengasse 13 in Frankfurt. Okay, Jungs. Aber mein... Falsche Adresse? Unsere Postleitzahlensuche hilft. www.dasörtliche.de kann mehr als man denkt. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Ein Angebot Ihrer Verlage, das Örtliche. Trotz überwundener Krise raten Fachleute dazu, Geld in Colt anzulegen. Dazu unser Colt-Experte. Der Gegenwert des Colt ist unschlagbar. Start-Stopp-System, Klimaanlage, Alufelgen, vieles mehr. Investieren Sie in Colt. Der Mitsubishi Colt